Ich heiße Cross, Gilbert Cross, und bin Privatdetektiv. Ich wohne in New York in der 125. Straße im 13. Stock. Nun, Sie kennen mich ja. Also, ich sitze hier in meinen Stuhl zurückgelehnt. Es ist 10 Uhr. Mary, meine Frau, ist aus dem Zimmer gegangen. Sie ist unruhig wie ich, deshalb wandert sie nervös durch die Wohnung. Ich sitze wie festgenagelt am Telefon. Jeden Augenblick kann es läuten. Dann werde ich Gewissheit haben. Gewissheit. Ja. Auf meinen Knien liegt die New York Herald Tribune und ich lese zum 100. Mal, ohne dass ich die Buchstaben mit meinen Augen noch zu verfolgen brauche, ich lese die Notiz. Am 25. April sichtet ein französisches Postflugzeug in der Nähe der Azoren mehrere Schlauchboote im Meer treibend. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den in Seenot befindlichen um Passagiere des überfälligen Clippers der Roundworld Airways handelt. Das Flugzeug beflog planmäßig die Route Paris-Buenos Aires. Von dem Clipper fehlte bisher jede Spur. Wir geben die Passagierliste bekannt. Benson, Bentley, McConnor, Kettley, Linton, Moats, Masur. Masur. Ich habe sofort die Fluggesellschaft angerufen, die mir versprachen, nach Südamerika zu kabeln und mir in der nächsten Stunde Auskunft zu geben über Masurs Schicksal. Kein Zweifel, dass es sich um ihn handelt. Ein so seltener Name und Buenos Aires. Von dort war er gekommen, dorthin wollte er zurück nach dieser Abrechnung. Ja. Seit seiner Rückkehr nach Europa war er dem Schmuck nachgejagt und ich hatte ihm dabei geholfen. Das Ergebnis war der Bericht, der Masur fast um den Verstand gebracht hätte. Klipp und klar hatte ihm der Gerichtsvollzieher Glienicke bewiesen, dass der gesamte Schmuck beim Sturm auf Berlin der Roten Armee in die Hände gefallen war. Damit war nicht nur Masur geprellt, auch seine Gegenspielerin Frau Fino, denn der russische Hochkommissar hatte jede Nachforschung abgelehnt. Natürlich war Masur zu klug, um weiter Illusionen nachzujagen. Jetzt trieb ihn nur noch der Hass. Aber die Frau, der dieser Hass galt, saß hinter Stacheldraht in einem tschechischen KZ. Masur hatte deshalb über den alliierten Kontrollrat in Berlin die Auslieferung seiner Widersacherin beantragt. Gemeinsam warteten wir in Berlin, in der viergeteilten Stadt, den weiteren Lauf der Dinge ab. Masur saß missmutig in seinem Hotel. Ah, Sie sind das Cross. Kommen Sie herein, setzen Sie sich. Hallo, Masur. Tja, leider immer noch keine Nachrichten. Haben Sie mit Karlshorst gesprochen? Nicht wo, die übliche Antwort. Ja, man wird Sie ausliefern. Was liegt den Tschechen an einer alten Frau? So, und was liegt Ihnen daran, Herr Masur? Diese alte Frau ist ein Wrack. Das lässt sich mit mathematischer Sicherheit sagen. Ich halte nichts mehr von Mathematik, Cross, seit ich wieder in Berlin bin. Sehen Sie sich doch diese Stadt an. Hat man Sie nicht ans Kreuz geschlagen? Also Ihr Tod ließ sich auch mathematisch beweisen. Aber da schauen Sie hinunter auf die Potsdamer Straße. Es kribbelt und wippelt weiter, wie der alte Fontane gesagt hat. Sie meinen auf unseren Fall bezogen, Frau Fino lebt, das ist es, Cross. Wäre sie tot, könnte ich sagen, gut, wir fahren zurück nach Paris. Wir ziehen den Schlussstrich. Meiner Ansicht nach ist er bereits gezogen, Herr Masur. Er ist nicht gezogen. Diese Frau wird doch keine Ruhe geben. Mache ich sie nicht haftbar, wird sie mich haftbar machen. Aber sie sitzt ja schließlich in keinem Sanatorium, Herr Masur. Sie ist im KZ. Aber machen wir uns doch nichts vor, Cross. Sie hofft doch noch immer auf ihr sogenanntes Recht. Gut, ich gebe zu, was sie am Leben erhalten hat, ist vermutlich die Hoffnung auf den Schmuck gewesen. Aber was ist, wenn sie erfährt, dass er verloren ist, dass die Rote Armee das Banksafe geplündert hat? Sie hat das bereits erfahren. Wie? Sie weiß, was sie erwartet, wenn sie zurückkommt. Aber das ist doch unmöglich. Ich habe nicht geschlafen, Cross. Ich habe in den vergangenen Wochen ihre alte Wohnung aufgesucht, in der sie hier in Berlin nach ihrer Enteignung gehaust hat. Na und? Sämtliche Einwohner sind noch da. Ich habe sie ausgefragt. Sie gehen ja neuerdings sehr eigene Wege, Herr Masur. Warum haben Sie mich denn nicht wenigstens benachrichtigt? Ich wollte endlich wissen, wer ist diese Frau? Aber das wissen wir doch längst. Das hat uns Kaminski, der Friseur, erzählt und das hat auch der Gerichtsvollzieher Glienicke. Ja, Glienicke, der muss es ihr geschrieben haben. Was? Dass der Schmuck für sie verloren ist und vielleicht auch, dass wir ihr auf der Spur sind. Aber warum soll er das geschrieben haben? Er muss doch wissen, dass so eine Nachricht fast wie ein Todesurteil auf sie wirken muss. Also jedenfalls der Brief, den sie ihrer Nachbarin in der Knesebeckstraße geschrieben hat, auf welchem Wege übrigens weiß der Himmel. Also irgendjemand hat wohl den Schrieb aus dem KZ über die Grenze geschmuggelt. Bin ich aber gespannt. Dieser Brief verrät, dass sie nicht nur alles weiß, sondern auch entschlossen ist, den ganzen Fall neu aufzurollen. Die Ansprüche dieser Hexe laufen doch weiter. Natürlich laufen sie weiter, aber was hat sie denn von dem Schmuck gehabt? Verdammt nochmal, ich will doch endlich die Sache zu Ende bringen. Aber was wollen Sie denn tun, wenn sie zurückkommt? Sehr einfach. Ich brauche von ihr eine Erklärung, dass sie auf alle Forderungen an mich verzichtet. So, und Sie meinen, sie wird in dieser Erklärung ohne weiteres geben, also was? Also notfalls werde ich Strafanzeige gegen Sie stellen, wenn ich Sie erst mal hier in Berlin habe. Wegen Prozessbetrug und Unterschlagung. Na, das müssen Sie erst einmal beweisen, Herr Masur. Also diesmal mache ich den ersten Zug. So, und das heißt? Ich werde Sie verhaften lassen, wenn sie zurückkommt. Das sollten Sie sich überlegen, Herr Masur. Besser, wenn sie es sich überlegt hätte. Früher. Was jetzt geschieht, ist unaufhaltsam. Welcher Bahnsteig, Herr Wachtmeister, welcher Bahnsteig? In dem Schreiben steht vier. Also dieser hier. Scheint auch der einzig intakte zu sein. Das war einmal der Schlesische Bahnhof. Ja, von hier aus fuhr sie ins Riesengebirge. Ja, Kross, und hier kommt sie an, ohne zu ahnen, dass ich sie in Empfang nehme. Dabei kennen Sie die Frau nicht mal. Hallo, der Transport aus der Tschechei, kommt er hier an? Wimmelt hier von Russen. Da soll ein Transport ankommen aus der Tschechei. Können Sie uns sagen, wo? Richtung Görlitz, läuft eben ein. Bitte, mein Herr. Sie sind Herr Gmasu? Ja, da bin ich, Sie wünschen. Hauptmann Kolczak, Kommandant von Ostbahnhof. Ich habe Dokumente von alliierten Kontrollaten. Ja, Herr Hauptmann. Kann ich sehen? Bitte. Danke. Herr Hauptmann, die Frau aus dem Lager Boskowice, in welchem Wagen, bitte? Moment. Женщина из лагеря Босковица, там в лазаретном вагоне. Там! Хорошо. Dort in Lazarettwagen. Warum denn? Ist sie so krank? In Lazarettwagen nur Kranke. Da stimmt doch was nicht, Masur. Was soll denn nicht stimmen, Kosch? Mein Gott, Masur! Das ist Frau Fino. Nein, nicht zurück. Ich will nicht zurück ins Lager. Bitte, helfen Sie mir. Helfen Sie mir doch. Ruhe! Ich dich einsperren, wenn ich ruhe. Moment, Herr Hauptmann. Sind Sie Frau Fino? Du heißt Fino? Aus Lager Boskowice? Seien Sie bitte ruhig, Frau Fino. Es ist ja alles in Ordnung. Bitte, Frau Fino, regen Sie sich doch nicht auf. Wo bin ich? Bitte, mein Herr. Was ist das hier? Das ist Berlin, Frau Fino. Schlesischer Bahnhof. Schlesischer Bahn. Berlin. Gibt's denn keinen Arzt hier? Sie muss ins Spital, Herr Maso, sofort. Von Kommandantura aus in Ordnung. Frau Fino ist frei. Ins Untersuchungsgefängnis soll sie. Los, Wachtmeister! Herr Masur? Warum denn die Polizei, Masur? Soll sie eine Tote verhaften? Also, wohin mit der Frau? Draußen zum Wagen, rasch ins nächste Krankenhaus. Nein, ich will... Man muss ihr Ruhe lassen. Wenigstens ein paar Tage. Alles Weitere wird sich dann finden. Barmherzige Schwester in Puttitzstraße. Die Frau Oberin, bitte. Wer ist der Apparat? Cross, Gilbert Cross. Ich lieferte vorgestern eine Frau namens Fino ein. Einen Moment, bitte. Bitte. Herr Cross? Hallo, Frau Oberin. Wie gut, dass Sie anrufen. Was gibt's Neues, Frau Oberin? Wie geht's meinem Schützling? Sie? Herr Masu hat Ihnen nichts erzählt? Nein. Sie wissen nicht, dass er hier war? Wer? Herr Masu, mit dem Untersuchungsrichter. Ja, doch nicht etwa zur Vernehmung. Frau Fino hat hohes Fieber, Schüttelfrost. Ich habe darauf bestanden, das Gespräch abzubrechen. Ja, natürlich. Ja, aber was nun, Frau Oberin? In Ihrem Zustand. Der Professor fürchtet das Schlimmste, Herr Cross. Ja, ist denn keine Hilfe möglich? Wir haben keine Medikamente. Antibiotika fehlen. Wir brauchen Penicillin. Ja, und die sollen nicht zu beschaffen sein? Für Deutsche nicht. Nur die Militärhospitäler haben das. Sagen Sie, Frau Oberin, was brauchen Sie? Ich meine, um welche Menge Penicillin handelt es sich? Etwa 12 Ampullen. Das wird vielleicht ausreichen. Gut, ich melde mich wieder, Frau Oberin. Ich danke Ihnen. Ich melde mich wieder. So, Sie verstehen mein Verhalten nicht, Mr. Cross. Nein, ich verstehe Ihr Verhalten nicht. Wirklich nicht. Herr Masur, es geht zu Ende mit Frau Fino. Ja, nun und? Können wir etwas dafür, Mr. Cross? Ich habe alles getan. Frau Fino liegt sogar in einem Privatkrankenhaus. Das Glück hat nicht jeder Untersuchungsgefangene. Eine schöne Menschlichkeit, auf die wir uns so viel zugute tun. Aus dem KZ retten konnten wir die Frau. Wir konnten sogar den Kontrollrat alarmieren und an die Großmut unserer Verbündeten appellieren. Sogar an die Bahn laufen konnten wir, um zu verhindern, dass irgendetwas schief geht. Wir versprachen uns ja was davon. Aber jetzt, wo wir merken, dass sie uns am allerwenigsten gefährlich ist, wenn wir ihren Totenschein in der Tasche haben. Jetzt lassen wir sie seelenruhig verrecken. Und wer hat sich um uns gekümmert, als wir am Ende waren? Wer hat uns von Land zu Land gehetzt? Wer hat Elisa auf dem Gewissen? Halten Sie diese Rechnung für gut, Herr Maser? Was verstehen Sie davon, Gross? Sie saßen weit vom Schuss. Für Sie ist Frau Fino unschuldig. Ist sie denn schuldig? Sie, die alles unternommen hat, um mich zu vernichten? Sie, die mich um alles gebracht hat? Um das Andenken Elisas? Aber was wusste sie denn von Ihnen, Herr Masur? Ihre einzige Schuld ist, dass sie Jahre ihres Lebens darauf verschwendet hat, ihrem Recht nachzulaufen. Und mein Recht, Cross? Mein Recht? Sie wissen, Herr Masur, ich habe bis jetzt jeden Ihrer Schritte gebilligt. Aber das kann ja wohl nicht die letzte Weisheit sein, dass Anspruch gegen Anspruch steht. Was soll diese Predigt? Ich will etwas von Ihnen. Frau Fino kann gerettet werden, wenn wir Penicillin besorgen. Die amerikanischen Lazarette haben genug von dem Zeug. Ich bin an 2 Stellen gewesen, aber man hat es mir abgeschlagen. Und nun? Ich weiß, Herr Masur, dass Sie General als McCorney kennen. Lächerlich, Groß. Ich werde wegen Frau Fino Generalärzte bemühen. Ein Wort von Ihnen. Und Frau Fino ist geholfen. Nein. Groß, nein. Es ist eine Taktlosigkeit, mir das zuzumuten. Taktlosigkeit, zumuten. Na, wenn Sie keine besseren Argumente haben, Herr Masur. Ich weiß, dass Sie sich überlegen werden. Zu Ihrer Information, das Sanitätsdepot liegt in Zehlendorf West. Ich habe Ihnen hier die Rufnummer McCornis aufgeschrieben. Ich bitte Sie, Herr Masur, überlegen Sie sich noch einmal. Auch ich hatte viel zu überlegen, als ich die Treppe in die Hotelhalle hinabstieg. War das noch derselbe Masur, der mir in Paris die Geschichte seines Lebens erzählte? Die Geschichte seiner Ehe mit Elisa, der er alles, was er war, verdankte? Und der zuliebe er die Bitterkeit des Emigrantendaseins auf sich genommen hatte? Die Geschichte des Schmuckes mit dem Mistelzweig, den sie ihm in der Vorahnung ihres Todes übergab, der ihr Vermächtnis wurde und der dann, als Masur aus der Verbannung zurückkehrte, gestohlen war? War das noch derselbe Mann, der damals so empfindsam und so feinfühlig war? Alle die Bilder sah ich wieder, die mich damals bewogen hatten, zusammen mit Masur auf die Suche nach dem geraubten Schmuck zu gehen, der für ihn das Faustpfand seines Lebens bedeutete. Ich konnte ihn so gut verstehen. Und selbst seinen Hass begriff ich. Seinen Hass, als er damals sagte: Frankreich feiert den 14. Juli. Zum ersten Mal den 14. Juli, seit die Deutschen fort sind. Aber was feiert es in Wirklichkeit? Den Sieg? Den Frieden? Ich will Ihnen sagen, wenn es vernünftig wäre, würde es den Hass feiern. Oh, ich wollte diesen Hass vergessen. Ich wollte ein neues Leben beginnen. Aber jetzt, Mr. Koss, ich schwöre Ihnen, ich werde keine Ruhe finden, bis ich nicht in Händen halte, was man mir nahm. In diesen Händen. Verzeihen Sie, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Sollte dieser selbe Masur nicht begriffen haben, dass inzwischen vieles anders geworden war? Aber während ich noch darüber nachdachte, stand er plötzlich vor mir. Also gut, Cross, das Zeug steht zur Verfügung. Sie können es abholen. Draußen in Zehlendorf. Ich verständige gleich die barmherzigen Schwestern. Wann können Sie dort sein? In einer Stunde. Ich melde Sie für 5 Uhr an. Gut. Haben Sie einen Wagen? Nein, nein, ich werde ein Taxi nehmen, Herr Masur. Wohin, Herr? Nach Zehlendorf West, Sanitätsdepot. Halten Sie einen Augenblick bitte, ja? Kleinen Moment, ich bin sofort wieder zurück. Eine Sekunde. Hallo, Herr Glienicke. Hallo, Mary. Hallo, Herr Glienicke. Fahren Sie ab, halten Sie sich ganz dicht dahinter der Bahn, ja? 26. Da sind Leute drin, die ich unbedingt sprechen muss. In Ordnung. Bitte fahren Sie schnell. Leider erreichte ich die beiden trotzdem nicht. Eine Umleitung in einer engen Straße, nur für die Bahn, war eine schmale Gasse durch die Trümmer gegraben. Die Verfolgung misslang. So entschloss ich mich, erst einmal nach Zehlendorf zu fahren und von dort zu den Schwestern in der Putlitzstraße. Frau Oberin, der amerikanische Herr. Herr Kreuz? Guten Tag, Frau Oberin. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie froh bin ich, dass Sie uns helfen und dass wir diesen Versuch noch machen können. Frau Oberin, ist denn noch Hoffnung? Ich meine, kann ich Frau Fino sehen? Es ist jemand bei ihr. Wie? Wer denn jetzt? Tja, ich weiß auch nicht, ob es gut für sie ist. Sie hat es verlangt. Ein Herr Glienicke. Also habe ich mich nicht getäuscht. Wir hatten ihm telegrafiert. Ja. Er kam vor einer Stunde an, aus Brakendorf, in der Lüneburger Heide. Frau Oberin, würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Würden Sie bitte Herrn Glienicke herausrufen? Ich möchte ihn sprechen. Bitte kommen Sie mit, Herr Kross. Ja. Herr Glienicke, einen Augenblick bitte. Ja, bitte. Sie sind hier, Herr Kross? Warum sind Sie so erstaunt, Herr Glienicke? Ich habe Sie schon in der Stadt gesehen. Ich habe versucht, Sie einzuholen, Sie und Ihre Tochter Mary. Marie, ja, sie hat mich begleitet. Ich bin das erste Mal wieder in Berlin seitdem. Es interessiert mich zu wissen, Herr Glienicke, was Frau Fino von Ihnen will. Ja, ich weiß es selbst nicht. Vielleicht den Schmuck, ich weiß es nicht. Hm. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Sie hat mich nicht erkannt, aber kein Wunder. Ich habe sie auch nicht erkannt. Mein Gott, was aus einem Menschen werden kann. Wenn sie noch nicht nach dem Schmuck gefragt hat, dann wird sie danach fragen. Was werden Sie ihr antworten? Was kann ich sagen? Die Wahrheit, Herr Kross. Ich hörte, Sie hätten ihr schon alles geschrieben. Sie wissen das? Ja, hätte ich Sie denn belügen sollen? Vielleicht wäre es besser gewesen, Herr Glienicke. Besser? Vielleicht, wenn Frau Fino hören würde, dass der Schmuck noch da ist. Aber das... Wie will sie das verlangen? Ich bin ein ehrlicher Mann. Darum geht es jetzt nicht, Herr Glienicke. Und worum geht es dann? Es geht darum, ihr eine Hoffnung zu geben. Vielleicht beruhigt sie sich erst einmal. Verstehen Sie das? Vielleicht kommt sie dann durch. Ich verstehe nicht. Hören Sie, Glienicke. Hat es einen Menschen gegeben, der schlimmer dran ist als diese Frau? Begreifen Sie denn nicht? Sie sind der Einzige, der wenigstens den Tod erleichtern kann. Was soll ich tun? Sie sollten sagen, der Schmuck ist da. Der Schmuck ist da? Genau das. Nein, das nicht. Das kann ich nicht. Ich denke doch. Sie sollen es tun und Sie werden es auch tun. Kommen Sie, Herr Glienicke, wir gehen zu ihr. Mein Recht will ich. Seit 14 Jahren will ich mein Recht. Deswegen kam ich doch hierher nach Paris, Monsieur. Hier hat er doch gelebt. Hier hat er doch sein vieles Geld. Und hier ist doch auch der Schmuck in der Banque de Paris. Sie bemerken uns nicht. Ich werde die Schwester rufen. Nein, lassen Sie. Bleiben Sie hier. Es gehört mir nämlich alles wieder. Das Haus, die Fabrik dahinter, Vampir. Bloß das Urteil ist ausgesetzt. Nicht kriegswichtig, sagen Sie. Aber der Offizier sagt, weitermachen. Hören Sie? Weitermachen. Mein Gott, das war in Südende damals, als ich Sie wieder sah. Ich kann das nicht hören. Bleiben Sie, Glienicke. Eine halbe Million. Denken Sie, was mir Vampir inzwischen eingebracht hätte. Eine halbe Million. Eine halbe Million. Erkennen Sie mich nicht? Frau Fino. Glienicke. Gerichtsvollzieher Glienicke. Glienicke. Schade, dass Sie mich nicht sehen können. Bin eben angekommen. Ich telefoniere vom Lehrter Bahnhof. Und was ist in meinem Koffer? In diesem Koffer hier? Entsetzlich. Wann wird denn der Schmuck versteigert? Herr Glienicke. Ja, Frau Fino. Wollen Sie es mir verschweigen? Ich kenne doch den Termin. Ich habe ihn doch gelesen. Haben Sie es mir nicht sogar geschrieben? Ich dachte... Sprechen Sie, Glienicke, schnell, sie erkennt Sie. Ich habe Ihnen etwas Falsches geschrieben. Ich habe gelogen. Gelogen? Ja, Frau Fino. Der Schmuck ist da. Und in Berlin verlassen Sie sich auf Glienicke? Ich wusste es. Wo liegt er? Wo ist der Schmuck? Ich... Reden Sie, Glienicke, bitte reden Sie jetzt. Ich habe ihn vergraben. Draußen in Südende. Auf Ihrem Grundstück. Das weiß doch hoffentlich niemand. Kein Mensch. Das ist gut. In Südende vermutet ihn keiner. Aber Herr Glienicke, wenn Sie nur sterben... Ich? Dann findet doch keiner das Versteck. Doch. Ich kenne das Versteck, Frau Fino. Wer ist denn das? Ich bin ein Käufer. Ich will den Schmuck kaufen. Ja, ich habe ihn gleich mitgebracht. Was nützt Ihnen der Schmuck? Sie sollen doch das Geld haben. Ja. Eine halbe Million. Eine halbe Million, Frau Fino. Ich weiß, das ist der Taxpreis. Ja, gut. Ich bin einverstanden. Ich wusste es. Sie sind ein guter Mensch. Glienicke. Ein guter Mensch. Nein, Frau Fino, das ist ja nicht wahr. Es ist ja nicht wahr. Schwester! Sehen Sie doch mal nach. Der Arzt muss kommen. Ein Herzanfall. Nur mal sehen Sie, ein Mr. Cross. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind, Fräulein Mary. Ich wollte meinen Vater abholen. Bitte erschrecken Sie nicht, Fräulein Mary. Es war ein bisschen viel für ihn. Die Schwestern kochen ihm gerade einen Kaffee. Es wird ihm gleich besser gehen. Was ist denn passiert? Was Schlimmes? Nein, nein, die Aufregung. Er ist gleich wieder auf den Beinen. Diese Frau Fino wird ihn noch zugrunde richten. Ich weiß, dass sie ihn hergerufen hat. Ich dachte es mir schon, als ich sie in die Straßenbahn steigen sah. Sie haben mich nicht gesehen, oder doch? Vater hat sie gesehen. Er war sehr erschrocken. Erschrocken? Aber warum denn? Ich weiß nicht. Er sagte, der ist hinter mir her, als wir in der Straßenbahn standen. Er meinte sie, aber ich glaubte es ihm natürlich nicht. Warum glaubten Sie das nicht? Weil ich die ganze Zeit dachte, dass ich Sie in Berlin treffen würde. Ach, Sie wussten, dass ich in Berlin bin? Ja, ich wusste es irgendwie. Oh, das ist nett von Ihnen, Fräulein Mary. Wenn Sie wüssten, wie oft ich an Brackendorf gedacht habe. An den Schmuck? Nicht nur. Aber was wissen Sie denn von dem Schmuck? Mutter hat mal davon gesprochen. Aber Vater hat es ihr sofort verboten. Ich habe viel darüber nachgedacht. Vater ist so seltsam, seit Sie und Herr Maso in Brackendorf waren. Alles, was mit Ihnen und dieser Frau Fino zusammenhängt, ich weiß nichts davon, aber es hat ihn richtig krank gemacht. Frau Fino ist tot. Sie ist tot? Ja. Ihr Vater und ich waren bei ihr, als sie starb. Mein Gott. Es war das Beste für Sie, glauben Sie mir. Das sagt man immer, wenn es zu Ende ist. Ich muss zu Vater, Mr. Cross. Noch eine Sekunde. Mary, wann kann ich Sie sehen? Hier in Berlin. Wo wohnen Sie? Bei Verwandten. Also wo? Vater lässt es bestimmt nicht zu. Aber warum denn nicht? Ich werde ihn ganz einfach fragen. Nein, Mr. Cross, auf keinen Fall. Dann geht es bestimmt nicht. Bitte sagen Sie ja, Mary. Also, wie treffe ich Sie? Um 8 Uhr. Und wo? Da ist Vater. Wie siehst du denn aus? Was hast du? Nichts, mein Kind. Komm. Geht's Ihnen besser, Herr Glienicke? Wir haben uns Sorgen gemacht. Erst wenn ich Sie und Ihresgleichen nicht mehr sehe, wird mir besser sein. Aber Vater... Ich sage Ihnen, dies ist der Schlussstrich, Mr. Cross. Der Tod hat ihn gezogen. Vielleicht werden Sie ja den Tod respektieren. Ich jedenfalls hoffe, Ihnen niemals mehr zu begegnen. Niemals mehr. Aber was ist denn? Komm, Marie. Fort aus diesem Haus. Fort aus Berlin. Ich werde diese Sache zu Ende bringen. Aber nicht mit diesem Herrn. Aber... Bitte lass uns gehen, Marie. Ja, damit schien wirklich der Schlussstrich gezogen zu sein. Ich hatte versucht, Schicksal zu spielen durch eine Täuschung, durch einen Betrug. Es war missglückt. Und Glienicke, der meinem Befehl gehorcht und der sterbenden Frau Fino die Gewissheit ihres Sieges vorgegaukelt hatte, sein Bild verließ mich das ganze folgende Jahr nicht. Masur war nach Paris zurückgekehrt. Er hatte keine Miene verzogen, als ich ihm die Nachricht vom Tod der Frau Fino überbrachte. Der Fall ist erledigt, sagte er. Der Schmuck ist verloren. Hätte er gesagt, sein Leben sei verloren, es wäre auf das Gleiche hinausgekommen. Ein Jahr verging. In dieser Zeit wurde Berlin die abenteuerlichste Stadt der Welt. Die Russen hatten die Blockade verhängt und General Clay hatte mit der Luftbrücke geantwortet. Zwischen Tempelhof und Celle spannte sich die Brücke über die Lebensmittel und Menschen, die abgeriegelte Stadt kamen. Zu diesen Menschen gehörte damals auch ich, als ich mich im August 48 abermals dienstlich auf die Reise nach Berlin begab. Bei Celle, wo die Skymasters landeten und starteten, hatte ich allerdings erst einmal ein paar Stunden unfreiwilligen Aufenthalt. Da traf ich auf der Flugleitung einen alten Bekannten, der als Leutnant hier eingesetzt war. Er hatte gerade Geburtstag und lud mich zu einer Party ein, zu einer Party mit Damen. Und hier, im Casino des Flughafens... Moment, George. Du, das Mädchen da drüben, wer ist das? Dolmetscherin beim Alten. Huh. Take it easy. Sie hält sich sehr zurück und er passt sehr auf. Aber das ist doch... Natürlich. Das ist doch Mary Glienicke. Hey, Cross, bleibt hier. Hallo, Mary. Mary. Ach, Mr. Cross. Ja. Mary, na, das ist wunderbar. Sie sind noch in Deutschland? Ja, das heißt schon wieder. Das ist reiner Zufall, dass ich heute Abend hier... Ich bin Dolmetscherin. Auf dem Kommando. Ja, ich weiß. George sagt es mir. Leider muss ich gleich weg. Mein Zug fährt. Nach Brackendorf? Ja. Nein, nein, ich bitte Sie. Erstens bringe ich Sie mit dem Taxi hin und das ist ein Katzensprung. Und zweitens... Zweitens? Na, zweitens nehme ich Sie gleich wieder mit. Das müssen wir doch feiern. Ja, ich weiß, Ihr Vater. Aber wie wäre es denn, wenn Sie Nachtdienst hätten? Hm? So was soll doch vorkommen. Und eine kleine Notlüge... Sie sind unverändert, Mr. Cross. Ja? Sie sind wirklich unverändert. Natürlich brachte ich Sie nach Brackendorf. Allerdings stieg ich ein paar Häuser vor dem Anwesen der Klinikes aus und ging, um mir die Zeit abzukürzen, während ich auf Mary wartete, in den Gasthof, den einzigen, den Brackendorf besaß. Es waren keine Gäste da. Nur der Wirt war im Schankraum. Cognac, haben Sie, oder nein, geben Sie mir besser einen Gin. Wie Sie wünschen. Wir sind gut assortiert. Seit dem Hochbetrieb drüben auf dem Flugplatz. Ah, früher war wohl hier nicht viel los, was? Nee, da sagten sich die Füchse gute Nacht. Hm. Aber jetzt, bei uns können Sie alles haben. Nicht bloß Gin. Zum Wohl. Danke. Hm. Gar nicht so schlecht. Amerikanische Ware? Natürlich. Sie sind neu drüben? Ja, heute angekommen. Und bleiben länger? Nein, ich muss bald wieder in die Staaten zurück. So. Wie wär's denn mit einem kleinen Andenken? Kranz aus Heidekraut, was? Das kenne ich schon, wird ja überall verkauft. Oh, wir haben auch bessere Sachen. Allerdings nicht billig. Noch ein Gin? Ja, kann nicht schaden. Also, wollen Sie was sehen? Ja, zeigen Sie doch mal her. Etwas, was man nicht alle Tage sieht? Ein Ring. Donnerwetter. Ein Skarabäus. Und massives Gold. 24 Karat. Was ist er Ihnen wert? Oh, das ist schwer zu sagen. $200, schätze ich. $200? Ja, darunter bestimmt nicht. Ja, tut mir leid, ich habe so viel Geld gar nicht bei mir. Schade. Und vielleicht kommen Sie wieder? Vielleicht, ja. Dann mal Wetter. Das war wirklich ein sehr schönes Stück. Sie müssen nicht denken, die Sache ist krumm. Oh. Kommt aus guten Händen. Flüchtlinge. Ausgebombt. Alles sonst verloren. Aber ehrlich gesagt, der Ring war dem Besitzer ein 3-Zentner-Schwein wert. Wenn er aber für Sie nicht in Betracht kommt, vielleicht wissen Sie jemanden drüben auf dem Platz? Ah, ich überlege mir jetzt mal. Wenn ich ihn nicht selbst nehme, dann... Mr. Cross! Zahlen, Herbert. Ich werde abgeholt. Ja, ich hab's gehört. Sie kennen die Marie? Hm. Das ist doch Fräulein Klinike. Was macht das bitte? Sie sind mit den Klinikes bekannt. Herr Wirt, ich möchte zahlen. Ja, Mark 20, alles zusammen. Hier, 2 Mark. Danke. Marie Klinike. Ja, haben Sie vielleicht was dagegen? Nein. Aber da möchte ich doch... Also, was ist denn? Bitte, mein Herr, ich wusste nicht. Sie müssen verstehen, die Familie, die Klinikgäste... Was mir der saubere Herr Wirt dann zuflüsterte, das machte die Welt mit einem Schlag völlig anders für mich. Ich hatte Mühe, Mary gegenüber meiner Haltung zu bewahren, als wir zum Flugplatz zurückfuhren. Aus der Party war inzwischen ein regelrechtes kleines Fest geworden, aber ich war nur halb bei der Sache. Vor allem trank ich zu viel. Mary war entsetzt. Aber sie konnte mich ja nicht verstehen. Ich brauchte Mut. Mut, um zu vergessen, dass ich sie liebte. Ja, und das war genauso viel Mut, wie ich brauchte, um ans Telefon zu gehen und Paris anzumelden. Paris, Rue de Rivoli, Herrn Masur. Hallo, Herr Masur. Herr Masur. Herr Masur, hören Sie, hier ist Cross, Gilbert Cross, jawohl. Hallo, ja. Ich spreche aus Brackendorf, Lüneburger Heide. Nein, Verzeihung, ich meine, ich spreche aus Celle, Flugplatz bei Celle, jawohl. Ja, was gibt's denn? Was ist denn mit Ihnen los? Hören Sie zu, Masur, nehmen Sie das nächste Flugzeug hierher, verstehen Sie? Ich warte auf Sie, Herr Masur. Sind Sie verrückt, Cross? So normal wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Das nächste Flugzeug, Herr Masur, verstehen Sie, das ist dringend, das ist sehr dringend. Können Sie sich denn nicht denken, um was es geht? Flugplatz Celle. Celle? Jawohl, Celle. Haben Sie mich verstanden? Ja, verstanden. Aber was haben Sie denn, Cross? Keine Frage mehr, Herr Masur. Ja, aber... Ende. Sie werden alles hören, wenn Sie kommen. Ende. Auf Wiedersehen. Am Mittag des nächsten Tages fuhr ich zum dritten Mal in meinem Leben nach Brackendorf. Diesmal wieder mit Masur. Er war schon in den Morgenstunden in Celle gelandet. Mir aber war nicht gerade wohl dabei. Vor allen Dingen wegen Mary, bei der ich sicher war, dass sie nichts wusste. Und nun musste sie alles erfahren. Wir trafen Klinik im Garten bei seinen Bienen an. Er hatte ein Gasenetz über seinen Kopf gestülpt und blies aus einer Pfeife dicken Rauch ab. Halt doch! Nicht näher kommen! Sie machen mir ja die Bienen verrückt! Wer sind Sie denn? Nehmen Sie Ihren Schutzhelm ab. Dann sehen Sie es. Sie? Was wollen Sie? Genau das wollen Sie erfahren. Deshalb sind wir gekommen, Herr Klinik. Ich habe zu tun. Sehen Sie es denn nicht? Meine Bienen... was können Sie noch von mir wollen? Frau Fino ist tot. Allerdings. Aber den Schmuck hat sie nicht mit ins Grab genommen. Wo ist der Schmuck, Herr Glienicke? Wie sprechen Sie denn mit mir? Wir werden doch ganz anders mit Ihnen zu sprechen haben. Wo ist der Schmuck, Herr Glienicke? Aber das habe ich Ihnen noch gesagt. Oder meinen Sie die Lüge, die Frau Fino vor ihrem Tode sagte? Sie selbst, Herr Kross, haben mich ja dazu gezwungen. Er hat mich ja dazu gezwungen. Geben Sie es auf, Glienicke. Ich bitte Sie, sagen Sie jetzt wenigstens die Wahrheit. Ich habe alles gesagt. Kommen Sie doch mal näher hier. Kommen Sie. Ich habe etwas für Sie in der Tasche. Hier, bitte. Kennen Sie das? Dieser Ring? Da, nehmen Sie ihn und tun Sie ihn zu den anderen. Nein. Ich habe ihn zurückgekauft, damit der Schmuck zusammenbleibt. Legen Sie den Ring dazu, vor unseren Augen. Sie können es ohnehin nicht länger verbergen, Herr Glienicke. Ich verberge ja nichts. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ob Sie wollen oder nicht, Herr Glienicke, wo ist der Schmuck versteckt? Wir fragen zum letzten Mal. Kommen Sie. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich bin schuld. Ich habe ihn dazu gebracht. So, schweigen Sie doch endlich. In diesem Schrank hier? In diesem Schrank, aus dem ich die Tinte und Feder holte bei Ihrem letzten Besuch. Los, öffnen Sie. Werden Sie mich anzeigen? Was fragen Sie noch? Ich möchte es selber tun. Seit einem Jahr, seit Frau Fino tot ist, quäle ich mich jeden Tag herum mit diesem Entschluss. Ich wollte es tun. Ich werde es auch tun. Warum haben Sie es noch nicht getan, Herr Glienicke? Ich bin schuld. Ohne mich wäre es doch niemals so weit gekommen. Komm. Sei still. Alter. Niemand kann mir etwas abnehmen. Ich hatte die Pflicht und ich habe meine Pflicht vergessen. In diesen Schatten hier. Ja. So hat meine Frau den Schmuck aus Berlin mitgenommen, als die Russen kamen. Na, lassen Sie. Ich öffne die Schachtel. Der Schmuck. Elisas Schmuck. Der Mistelzweig. Legen Sie den Ring dazu, Gross. Legen Sie ihn dazu. Es scheint sonst alles da zu sein. Es dürfte kaum etwas fehlen, Herr Maser. Nein, ich habe sonst nichts genommen. Gar nichts. Elisa-Schmuck. Elisa. Packen Sie alles ein, Gross. Schließen Sie die Schachteln. Ich kann es hier nicht. Bringen Sie ihn ins Auto, den Schmuck. Nein. Nein. Sie haben kein Recht dazu. Sind Sie verrückt geworden, Herr Glienicke? Nein, Sie haben kein Recht. Dieser Schmuck gehört nicht mir und nicht Ihnen. Er gehört dem Staat. Welchem Staat? Herr Glienicke, Sie... Ich bin Beamter. Ich bin immer noch Beamter. Darauf besinnen Sie sich allerdings etwas spät, Herr Glienicke. Der Schmuck gehört dem Staat. Sie werden ihn über die Gerichte halten, Herr Maso. Aber niemals aus meiner Hand. Auch wenn ich ihn veruntreuen wollte. Rufen Sie die deutsche Polizei. Ich muss darauf bestehen. Rufen Sie die Polizei. Wir können nichts anderes tun, Herr Maso. Er hat Recht von seinem Standpunkt aus. Die Polizei... Sie werden ja sehen, dass ich mich stelle. Na gut, dann hat der Staatsanwalt das Wort. Hoher Gerichtshof, die Tat des Angeklagten wiegt schwer. Der Staat muss sich auf seine Beamten verlassen können. Der Angeklagte aber hat das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht. Er hat seine Dienststellung dazu benutzt, um nach einem raffiniert ausgearbeiteten Plan zuerst den Staat, dann seine Mandantin und schließlich den eigentlichen Besitzer des Schmuckes zu hintergehen. Und dies zu keinem anderen Zweck als dem der persönlichen Bereicherung. Obendrein handelt es sich nicht einmal nur um den materiellen Wert. Menschenschicksale haben an diesen Schmuckstücken gehangen, die Sie da vor sich liegen sehen. Menschenschicksale haben daran gehangen. Aber nun frage ich als sein Verteidiger... Hat der Angeklagte nicht alles nur Menschenmögliche getan, um seine Pflicht zu erfüllen? Er hat sein Leben riskiert, eingedenk seines Treueeides. Er rettete den Schmuck aus seiner brennenden Wohnung. Wer, meine Herren Geschworenen, wer von uns hätte das getan? Was wiegt dem gegenüber die eine Sekunde der Versuchung? Der Angeklagte hat in der Sorge, dass kein Banksafe in Berlin mehr sicher ist, den Schmuck abgehoben und seiner Frau anvertraut, die evakuiert wird. Berlin fällt in die Hände der Roten Armee. Der Angeklagte, schwer verwundet, hört im Lazarettbunker, dass alle Safes der Berliner Banken geplündert werden. Erst da, meine Damen und Herren, in einem Augenblick, als das Chaos so total wie noch nie in der Geschichte über den Staat hereinbricht, erst da reitet ihn der Teufel. Er geht zur Depositenkasse. Er hört, dass der Beamte, der ihm den Schmuck ausgehändigt hat, nicht mehr lebt. Und nun bietet man ihm jene Bescheinigung an, in der steht, dass auch sein Safe, dass Safe 408 mit dem Schmuck, den Frau Fino aus Paris holte, geplündert worden ist. Er nimmt fassungslos diese Bescheinigung entgegen und damit erst erliegt er der Versuchung. Und nun frage ich wieder, wer von uns, meine Damen und Herren, hätte in diesem Augenblick so viel moralischen Halt besessen, um dieser Versuchung zu widerstehen? Mary, weinen Sie doch nicht. Begreifen Sie doch, die Versuchung war groß. Der Verteidiger hatte ganz recht. Dass mein Vater sowas getan hat. Aber, nein. Ich kann keinen Menschen mehr ansehen. Mm. Wirklich nicht. Auch mich nicht, Mary? Sehen Sie mich doch mal an. Bitte sehen Sie mich an, Mary, weil ich Sie nämlich etwas fragen will. Wollen Sie mit mir kommen? Nach Amerika? Wollen Sie meine Frau werden, Mary? Ob Sie meine Frau werden wollen, Mary? Ich meine es ernst. Sehr ernst. Zeuge Cross ist aufgerufen. Ja, ja, ich komme. Mary, ich muss gehen, aber ich bin gleich wieder zurück. Und dann frage ich Sie noch einmal, Mary. Dann frage ich Sie wieder, ob... Bis gleich. Kurze Zeit darauf wurde das Urteil verkündet. Im Namen des Volkes wurde der Gerichtsvollzieher Glienicke wegen Unterschlagung und Untreue im Amt zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe war milde, weil erst durch sein schuldhaftes Verhalten das Recht eines anderen wiederhergestellt werden konnte. Bei diesem anderen war Masur gemeint. Hätte Glienicke nicht rechtzeitig den Schmuck von der Depositenkasse abgehoben, wären Masurs Juwelen wie alles andere, was dort lagerte, der Roten Armee in die Hände gefallen. Das hielt man Glienicke zugute. Schließlich gab das Gericht den Schmuck Elisas an Masur zurück. Eine Stunde später war er bereits unterwegs nach Paris. Ich begleitete ihn zum Flugplatz. Nun, Koss, wann fliegen Sie wieder nach Hause in die Staaten? Sobald ich meine Angelegenheiten geregelt habe. Haben Sie noch immer irgendwelchen Dienstkram hier? Nein, nein, diesmal nicht. Ausnahmsweise geht es um etwas Privates. So, ein Privatleben haben Sie auch. Ich will eins beginnen, Herr Masur. Nach allem, was wir beide erlebt haben, kann man wohl sagen, endlich. Was haben Sie denn vor? Ich weiß noch nicht, Koss. Ich fürchte, auch in Paris werde ich keine Ruhe finden. Jetzt mit dem Schmuck in Ihrem Koffer? Ja, vielleicht. Vielleicht gehe ich wieder zurück nach Buenos. In Ihre Emigration? Sollte man diese Tür nicht auch einmal abschließen? Ich werde überall Emigrant sein, das weiß ich. Und nun leben Sie wohl. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Leben Sie wohl, Koss. Leben Sie wohl. Das waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte. Und mir ist, als säße ich jetzt nicht hier in meiner Wohnung in New York im 13. Stock in der 125. Straße, sondern als schaute ich noch immer in Tempelhof seinem Flugzeug nach, das als winziger schwarzer Punkt im Äther verschwand. Aber ich bin nicht mehr in Tempelhof, ich bin zu Hause. Und Mary, meine Frau, wandert nervös durch die Wohnung, während ich unruhig in meinen Stuhl zurückgelehnt sitze und warte. Gleich muss der Anruf kommen. Der Anruf, der mich über das Schicksal Masurs belehrt. Das Telefon hat lange genug geschwiegen. Endlich, Gott sei Dank. Hallo? Hallo? Ist Buenos da? Ja, ja, bitte sei jetzt still, Mary, ja? Masur? Herr Masur, sind Sie selbst einmal brav? Gott sei Dank, ihr lebt, Gott sei Dank. Sie leben, Herr Masur. Sie sind also gerettet. Und der Schmuck? Er hat ihn doch bei sich. Gilbert, bitte frag nach dem Schmuck. Du, tu mir einen Gefallen, Mary, und sei jetzt still, bitte. Ja, ja, Herr Masur. Ja, ich freue mich sehr. Wollen Sie nicht zu uns rüberkommen, Herr Masur? Hier nach New York. Sie können natürlich bei uns wohnen. Der Schmuck, Jill, fragt doch nach dem Schmuck. Und Herr Masur, was ist denn mit dem Schmuck, Herr Masur? Keinem hat er Glück gebracht, keinem. Was ist? Bitte still, Mary. Ja? Ja, ich höre, Herr Masur. Ja? Ja. Ja. Was ist denn? Was ist denn? Hallo? Hallo? Bei den Fischen, sagt er. Der ganze Schmuck. Der ganze Schmuck war mit an Bord des Clippers. Untergegangen, sagt er. Auf dem Grunde des Meeres.